soll ich machen? Es dauert hoffentlich nicht lang. Die stell ich ein, das muss ich sagen, macht mir doch ein wenig Bang. Hier ist die Uhr, hier soll ich warten, und der Tief noch gar nicht da. Der Kopf verschwimmt, gibt keine Zweifel, setzen sich auf den Tisch da. Wo er noch bleibt, setzt sich die Verband. Richtig, da kommt er ja in einer und auf Gemach, nicht nur so still. Gehen wir Schamlen überreden, ach ja, ist dieser Schamlen überreden. Dort beim Champagner.